Da schreibt der Dütschke zum Beispiel in einer Aufzeichnung, die es Krauss nachher zitiert, die er für eine Ansprache zum Sechstagekrieg im Juni 1967 gemacht hat. Also genau diese Zeit, die hier von Brückner geschildert wird, wieder hochschaut. Da natürlich wunderbar, ja, konstruiert die Form. Brückner drückt sich vor diesen Verschiebungs-, dieser Aufweis der Verschiebungen, die Juden, der Juden und so weiter. Am schönsten war ja damals gewesen, im Sechstagekrieg, wie alte Nazis, Stahlhelme, ich hatte noch solche Lehrer, rassistische Erdkundelehrer, der Urwald ist ein Rückzugsgebiet minderwertiger Rassen und so, solche Lehrer hatten wir noch, mit denen mussten wir irgendwie fertig werden, ja. Wie die plötzlich in heller Begeisterung für den israelischen Sechstagekrieg, also uns da Sonderstunden eingelegt haben, mit Landkarte und so richtig nochmal die alten Stalingrad-Kämpfer rausgelassen haben. Ja. Das war der größte Witz. Und in dieser Gemengelage konnten natürlich solche Verschiebungen wunderbar stattfinden, ja, der Feindbilder. Und in dieser Gemengelage schreibt also Dutschke, die Gründung des Staates Israel war die politische Emanzipation, der Sprechen des Judentums, die unbedingt erhalten bleiben muss. Die Beseitigung des eigenen israelischen Herrschaftssystems, das die sozial-emanzipatorische Kibbutz-Tendenz verloren hat, das als vorgeschobener Posten, also das stattdessen als vorgeschobener Posten der amerikanischen und englischen Herrschaftsinteressen fungiert, und die Verbrüderung in den arabischen Massen wäre die menschliche Emanzipation. Das ist eine Anknüpfung an Marxens zur Judenfrage, dass die menschliche Emanzipation diesen ganzen Antisemitismus-Dreck auflösen kann erst. Also damit ist meint man Proletarisation, die menschliche Emanzipation von Dutschke unterstrichen. Um dieses Ziel, menschliche Emanzipation, erreichen zu können, muss die Existenz des Staates Israel unter allen Umständen aufrechterhalten werden. Der arabische Großmachtchauvinismus, der mit einer halben Agrarreform an die Macht kam, ist das Pendant des israelischen Imperialismus. Das ist auch wieder diese Verschiebung. Das ist der israelische Imperialismus wenigstens, ja, der ein Vorposten des US-Imperialismus ist. Der US-Imperialismus ist dann eigentlich der Weltfeind, der ist der Fortsetzer des Nazismus, also kämpft gegen den US-Imperialismus. Dann darf auch ein Kunzelmann und so weiter auch auffordern oder begrüßen, dass eine Synagoge abgefackelt wird in Deutschland, weil das sind ja alles Vorposten. Also diese Verschiebungen, die waren möglich, aber da muss man differenzieren und kann nicht den Dutschke mit Rabel oder mit Kunzelmann und verschiedenen anderen wirklich antisemitisch motivierten Geschichten in einen Topf werfen. Also das bei der Gelegenheit, nur zur Realisation Dutschkes, die Krauss hat hier selbst wenigstens redlicherweise gelegt. Und na gut, ich will jetzt nicht weitere Belege bringen, wo er nachweist, dass Dutschke genauso so scharf und so auf einem theoretischen Niveau ansetzend wie jetzt Brückner und einige andere in der damaligen Linken von der Studentenbewegung hier durchaus gegen die Stadtgeria-Konzeption kritisch sich gewandt haben, klipp und klar. Natürlich muss man in der Forschung untersuchen und man kann es aber nicht, diese Klischees einfach auch walten lassen, weil man dann genau die Verschiebungen fortsetzt, der Feindbilder, die also die Leute sozusagen noch mehr auf allen Seiten statt in emanzipatorische Theorie und Praxis in Verzweiflungshaltungen reinrutschen lassen, wo dann tatsächlich diese Verinnerlichung der Staatsmacht am Schluss rauskommt und am Schluss eben auch die von Brückner sehr gut geschilderten etatistisch-integrativen Tendenzen wunderbar weiter ausgebaut werden können. So, das war jetzt diese These. Also meine Kritik an seiner Kritik wäre tendenziell dann die, dass er der theoretischen Praxis nicht gebührend explizit das Gewicht gibt und der Akzent darauf setzt, bei einer sozusagen Selbstkritik der deutschen Linken bis dahin, die er eigentlich durch seine Tätigkeit selbst vorführt und praktiziert, diese theoretische Praxis. Das wäre so ein Hauptpunkt der Kritik an seiner Darstellung, an der Halbherzigkeit oder der Unentschiedenheit an einem bestimmten Punkt. Und ich will aber jetzt hier abbrechen, weil das ist zum Teil auch dann wiederholt. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht so auf der Reihe. Es ist eine ganze Reihe von Nachweisen, solche Verschiebungen in verschiedene Richtungen, die auch bei Brückner zum Teil auseinandergenommen werden, zum Teil eben nicht auseinandergenommen werden, sondern etwas geteilt zu werden scheinen. Und das muss man dann halt nochmal, das würde ich gerne mal schriftlich auch übersichtlich synthetisieren. Mehr will ich heute Abend auch nicht zumuten. Ja, so um 10. Ich danke für eure Geduld. Das kann man vielleicht noch ein bisschen diskutieren.